Ausflugsprogramme empfehlen. A13a. Hören Sie zwei Gespräche. Welches Ausflugsprogramm interessiert die Gäste? Was ist alles inbegriffen? Dialog 1. Wir möchten morgen etwas unternehmen. Was können Sie uns empfehlen? Sie können zum Beispiel nach Fira wandern. Wie lange dauert denn die Wanderung? Ungefähr 6 Stunden. Die Tour ist herrlich. Und der Tagesausflug? Sie fahren 2 Stunden mit dem Schiff und dann gehen... Wie wird das Wetter morgen? Sonnig, aber nicht zu heiß. Es regnet ganz sicher nicht. Ach, dann gehen wir lieber wandern. Können wir hier buchen? Ja.